13. Kapitel. Gott segne uns. Meine arme Herrschaft wird ganz ohnmächtig und sie hat keine Wehen mehr. Und die Tropfen sind alle geworden und das Julepsglas ist entzwei gebrochen und die Wartfrau hat sich in den Arm geschnitten und ich in den Daumen, rief Dr. Slope. Und das Kind ist, wo es war, fuhr Susanne fort, und die Wehmutter ist rücklings übergeschlagen und mit den Lenden auf den Kamin. Hier hat gefallen, dass sie so schwarz sind als eine taube Kohle. Ich will danach sehen, sagte Dr. Slope. Das ist unnötig, versetzte Susanne. Sehen Sie nur nach meiner Herrschaft, aber die Wehmutter wollte Ihnen gern erst Bescheid sagen, wie es steht, und lässt Ihnen sagen, Sie sollten gleich heraufkommen, dass sie mit Ihnen sprechen könnte. Die menschliche Natur äußert sich auf gleiche Weise in allen Professionen. Eben vorher war die Hebamme dem Dr. Slope über den Kopf gesetzt worden. Das hatte er noch nicht verdaut. Nein, antwortete der Doktor, es wäre wohl ebenso schicklich, wenn die Wehmutter zu mir herunterkäme. Ich liebe die Subordination, sagte mein Onkel Toby, und wenn die es nicht getan hätte, dann weiß ich nicht, was nach der Einnahme von Lille aus der Besatzung von Gent geworden sein mochte, bei dem Tumulte anno 10. Ebenso wenig, versetzte Dr. Slope und parodierte meines Onkels Tobys steckenreiterische Anmerkung, weiß ich, Herr Hauptmann Schindy, was aus der Besatzung da über unserem Kopf geworden sein möchte, bei der Unordnung und dem Tumulte täte es nicht die Subordination der Finger und des Daumens unter... sonst hätte es die ständische Familie fühlen können, dass ich mir heute in den Daumen geschnitten habe.